In der zweiten Hälfte des Monats August, griechischen Stiles, im Jahre 1835, fuhr eine mit 7 kleinen litauischen Postpferden bespannte Reisekutsche am Gasthofe des Herrn Zeher, dem besten Hotel von Kurlands Hauptstadt Mitau, vor. Herr Zeher in eigener Person sprang aus der Haustür und öffnete den Kutschenschlag, ehe noch der auf dem hinteren Dienstbotensitz schwebende Bursche oder gar die neben ihm in Schachteln und Bündel eingezwängte Kammerjungfer sich erheben konnte. »Ei, Herr Oberältester Singwald«, rief Herr Zeher, indem er einem bejahrten, doch rüstigen Mann aus dem Wagen half. »Willkommen in Mitau. Meine gütige Madame Singwald, ich empfehle mich Ihnen. Glücklich wieder heimgekehrt von der Badekur. Geht es gleich weiter nach Riga, oder soll ich die Ehre haben, Sie bei mir zu beherbergen?« »Es ist wohl schon spät«, meinte Herr Singwald, wobei er seine Gemahlin fragend ansah. »Bei Nacht zu Hause eintreffen ist auch kein Vergnügen.« »Und Nacht wird es«, setzte der Gastwirt hinzu, »bis Sie nach Riga kommen. Späte Nacht. Sie müssten denn fahren wie neulich Ihr Herr Postmeister von Livland, der wegen einer Wette die Tour von Riga nach Mitau samt nötigem Aufenthalt in Olai mit gewöhnlichen Postpferden in 58 Minuten machen wollte. Er hatte gegen Herrn Konsul, ich weiß nicht gleich den Namen, gewettet.« »Nun, wer hat gewonnen?«, fragte Singwald gespannt. »Der Herr Staatsrat von Baranow. Sie waren, glaube ich, 5 Minuten vor der Zeit am hiesigen Schlosse. Der Herr Vizegouverneur von Meitel hielten die Uhr in der Hand.« »Das nenne ich fahren«, rief Singwald. »Das ist nur bei uns zu Lande möglich. Und wer sieht's den kleinen Hunden von Pferden an? 6 Meilen in 52 Minuten, wenn wir nur eine aufs Umspannen in Olai rechnen. Ein fixer Kerl, mein Freund Baranow. Freut mich, dass er gewonnen. Aber da ich nicht Gouvernementspostmeister von Livland bin und die Pferde mit uns wahrscheinlich etwas langsamer laufen würden, darum muss ich auch dringend bitten«, unterbrach ihn Madame Singwald. »Dies Jagen kann mir nicht gefallen. Und wie ungern ich auch so nah vor der Heimat noch einmal im Gasthause übernachte, ziehe ich's doch einer solchen Tour de Force bei weitem vor. Bitte, Herr Zeher, lassen Sie uns Zimmer anweisen. Simeon, schnallen Sie die Wasche runter.« Die letzten Worte galten dem Diener, der bisher eines bestimmten Befehles harrend neben der sprechenden Gruppe am Wagen gestanden hatte. Jetzt erst bemerkte ihn der Gastwirt und fragte: »Ei, mein gütiger Herr Oberältester, wie konnten Sie sich doch von Ihrem alten, wohlbekannten Faktotum trennen? Ich sehe da ein neues Gesicht.« »Mein Alter liegt in böhmischer Erde, lieber Zeher. Ich habe mich nicht von ihm getrennt, sondern er sich von mir. Es war eigentlich wieder die Abrede, denn er hatte mir versprochen. Doch was hilft's? Für den Tod wächst kein Kraut. Und ich bin mit meiner neuen Akquisition zufrieden.« Der aufmerksame Hauswirt begleitete seine hochgeachteten Gäste selbst in ihre Gemächer, und nachdem er sich versichert, dass es an nichts fehle, und nachdem Madame Singwald den Wunsch ausgesprochen, eine recht gründliche Wasserbelustigung, welche die exzessiv waschsüchtige Frau seit Berlin hatte entbehren müssen, in ungestörter Abgeschlossenheit an sich vorzunehmen, machte Herr Zeher seinem gütigen Herrn Oberältesten den Vorschlag, den Abend im Garten der Medemschen Villa zuzubringen, wo Konzert, Beleuchtung und feine Gesellschaft zu finden waren. Singwald ließ sich das nicht zweimal sagen. Seine lieben Freunde, den Prokurator von Kurland, Herrn von Klein, und den Postmeister, Herrn von Jong, eigentlich Jung, und zwar Jung Stillings leiblicher Sohn, nach 3-monatiger Abwesenheit wieder zu begrüßen, freute er sich umso mehr, als er dem ersteren Empfehlungen von geistvollen Bekannten aus Deutschland, dem zweiten aber Berichte über alle musikalischen Genüsse, die er in Wien, Prag, Dresden, Berlin gehabt, zu bringen hatte. Und dass beide in Medems Villa nicht fehlen dürften, setzte er voraus. Allgemeiner Willkommen begrüßte den rigaischen Handelsherrn und Oberältesten, den gastfreien, gefälligen, klugen Singwald. Die schon genannten Freunde und viele andere beeilten sich, ihm die Hand zu drücken und ihn zu loben, dass er den ersten Abend in der Heimat der Schwesterstadt Mitau schenke. »Wir erwarteten Sie aber viel später«, sagte der Polizeimeister von Mitau, der Obrist von Friede. »Wollten Sie nicht gar über September ausbleiben?« »Freilich wollte ich, Obrist. Jedoch, Sie wissen ja, mag es noch so schön sein draußen in der Welt, es ist denn doch nicht zu Hause. Meiner Frau fehlte ihre Sonntagstafel, mir mein Comptoir, meine Börse, meine Muße. Ja, soll ich's ehrlich gestehen, meine Düner. Ein echt rigaisch Kind. Tut Gott alltäglich loben, dass er das Baltsche Meer so nah zur Stadt geschoben«, zitierte jetzt lächelnd ein klug dareinschauender Mann, der sich zu dem Tische, wo die Plaudernden saßen, gesellte. Ist das aus einem Ihrer Gedichte entlehnt, Herr von zu Calmaglio? Fragte Singwald den Ankommenden begrüßend. Nein, erwiderte dieser, nur ein Anklang aus den zerstreuten Versen eines in ihrem Riga untergegangenen verlorenen Talentes, um dessen Gaben es ewig schade ist. Herr von Brackel las uns, als wir vergangenen Winter in Riga waren, einige Proben davon aus vergilbten Blättern vor. Und diese Zeilen blieben mir im Gedächtnis. Sie sind so wahr, so natürlich. Ich begreife vollkommen die Anhänglichkeit des rigaischen Kaufherrn für seine Stadt. Trägt sich doch dies heimatliche Gefühl auf die meisten über, die aus fremden Landen dorthin übersiedeln. Auf Bremer, Lübecker, Dänen, Schweden, Franzosen und Engländer. Alle akklimatisieren sich sehr bald und nennen sich mit Freuden Rigenser. Ja, auch den russischen Patriotismus, der sie bald zu begeisterten Untertanen des Beherrschers aller Reußen macht, begreife ich vollkommen. Sie werden wirklich, mögen sie an und für sich noch so freisinnige Kosmopoliten sein, sehr bald echte russische Staatsbürger. Und warum sollten sie nicht? Ihre bürgerlichen, kaufmännischen, gewerblichen Institutionen haben noch so viel reichsstädtisch-selbstständiges aus den blühenden Zeiten der Hanse an sich. Ihr gerichtliches Verfahren neigt in allen Ziviljustizsachen noch so ganz zum alten, einfachen Wesen hin. Ihre Gilden und Zünfte bewahren manche schöne Vorrechte. Und nur in der politischen Verwaltung macht sich der eiserne Arm aus Petersburg fühlbar. Was freilich mitunter schwer trifft, wie uns alle, was aber wieder durch immense Vorteile aufgewogen wird. So lebt sich's denn im Wohlstand und Wohltun prächtig innerhalb dieser alten Festungsmauern. Und ich lobe jeden Rigenser, der stolz darauf ist, so zu heißen. Wer aber gar wie Sie, Herr Singwald, sein Haus zum Sammelplatz liebenswürdigster Geselligkeit im vollsten Sinne des Wortes schuf, dem verdenkt es niemand, dass es ihm nirgends, auch unter den Berliner Linden, nicht so gut gefällt wie in diesem seinem Hause. Alle Anwesenden stimmten verbindlich ein. Auch des Herrn Zivilgouverneurs von Kurland, Exzellenz, der hoch aufgerichtet in geradester Haltung wie ein Riese bei den letzten Worten an der Seite seiner Damen in die Nähe der Versammlung heranpromeniert kam, gewann der unbeugsam scheinenden Steifheit seiner Figur eine freundliche Verneigung ab. Und gleich nach ihm erschien der Vizegouverneur mit seinem Neffen, einem 18-jährigen Leutnant, welcher vorgestern auf einen kurzen Urlaub von der persischen Grenze her zu den Verwandten gekommen war. Man freute sich sehr, den man als kleinen Jungen vor etlichen Jahren abreisen gesehen, jetzt als jungen, schönen Mann, von des Orientsonne gebräunt, wieder zu empfangen. Er wusste viel und gut zu erzählen vom persischen Hofe, wo er sich als Genosse irgendeiner militärischen Gesandtschaft, irgendeinen brillantierten Ordensstern geholt und von wo er sich auch einen Perser als Kammerlakaien mitgebracht, der sich in Medems Villa durch seine Nationaltracht sehr auszeichnete. »Das sind Vorzüge, einem unermesslichen Riesenreiche einverleibt zu sein«, nahm der Prokureur das Wort. »Dass junge Leute Gelegenheit haben, im Dienste ihres Vaterlandes in verschiedenen Weltteilen heimisch zu werden und Erfahrungen zu gewinnen, die unbezahlbar bleiben fürs ganze Leben. Wie lange ist es her, dass wir dieses Bürschchen mit seinen Büchern unterm Arm ins Gymnasium wandern sahen? Und jetzt hört ihm Freund Singwald zu wie einem Orakel. Ja, ein russischer Offizier ist freilich etwas anderes«, als der Leutnant, der aus dem Karlsruher Kadettenhause nach Mannheim oder Rastatt in Garnison geschickt wird. »Na, wo Schatten ist, muss auch Licht sein«, wollte einer von der Gesellschaft sagen, doch er schluckte es noch bei guter Zeit hinunter, als der Polizeimeister ihm gerade eine Prise reichte. Singwald, weil er danach trachtete, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben und es aus dem Bereich bedenklicher Fragen zu bringen, äußerte sein Befremden darüber, dass kein Dampfschiff auf dem Wege von Stettin nach Petersburg in Riga anlege und wurde also gleich von seinen Freunden gutmütig verspottet, die ihm deutlich zu verstehen gaben, dass Frau Oberälteste niemals und unter keiner Bedingung ihren bequemen Reisewagen mit einer Kajüte oder Kabine vertauscht haben würde und dass er selbst, obgleich in jüngeren Jahren ein rüstiger Seefahrer, jetzt auch nicht mehr so lüstern nach Stürmen sei. »Ich weiß doch nicht«, erwiderte er, »das Stückchen von Berlin bis Tilsit ist verzweifelt lang. 3x24 Stunden und darüber auf der Landstraße. Na, wie lange dauert's? Haben wir Eisenbahnen?« »Das erleben wir wohl nicht mehr«, sagte der Polizeimeister. »Ich bin um so viel älter als Sie, liebster Obrist. Aber wie ich noch erleben will, dass wir von Riga nach Tauroggen durchgängig Chaussee haben, so sollen Sie erleben, dass von Königsberg bis Berlin Eisenbahn geht.« Zwischen Leipzig und Dresden wird's schon. Binnen 24 Jahren können Livland und Kurland in unsere lieben böhmischen Bäder fliegen wie Brieftauben. Und nach Dresden werden eure Kinder... Apropos von Dresden, unterbrach ihn der Postmeister. Was macht der herrliche Lipinski? Was macht die edle Musiker im Allgemeinen? Dabei stand er auf, verließ seinen Platz und nahm einen leeren Stuhl neben Singwald ein. Wenn sich der Etatrat von Jung und der Herr Oberälteste in Musik verbeißen, dann hat's mit der übrigen Konversation ein Ende, sprach Herr von Korff. Ich denke, wir brechen auf und geben unserem riegeischen Freunde das Geleite bis in sein Gasthaus. Der Zug bewegte sich langsam fort, paarweise gingen die Herren zur Stadt, und lautes Gelächter brach bisweilen schallend aus über die kräftigen Witzworte, welche der Oberforstmeister von Manteuffel in die Sternennacht losfeuerte. Nicht ganz so schnell wie der auf einer Wettfahrt begriffene Postmeister von Livland, Herr Etarat von Baranow, aber doch immer noch rasch genug, um einem deutschen Fuhrmann die Haare auf dem Kopf krabbeln zu machen, fuhren Herr und Frau Singwald ihrer lieben Düna zu. Da floss der mächtige Strom vor ihren freudigen Augen. Da lag die alte, räucherige, von grünen Festungswällen eingezwängte Stadt. Da schwamm die seltsame, aus Balken und Brettern gefügte lange Brücke, ohne Mauer, ohne Pfeiler, ohne Bogen, nur durch Ketten festgehalten, an riesenhaften Pfählen hin und her schwankend auf den Wogen. Da standen zu beiden Seiten derselben Schiffe, Kähne und Strusen, jeder Größe und Gattung, teils um ausgeräumt zu werden, teils um neue Ladung zu erwarten. »Dort hinunter geht's?« fragte Simeon ängstlich seine Nachbarin, die Kammerjungfer, als der Kutscher vom Damme hinablenkte. »Dort hinunter ins Wasser, zwischen die Schiffe? Da müssen wir ja ersaufen.« »Wei, mein Guter«, rief Durchen, die jetzt beim Anblick der geliebten Heimat plötzlich gesprächig wurde. »Solche Brücke trägt jetzt andere Lasten als unseren Wagen. Da müssen Sie sehen bei Hungerkummer, wenn es von vielen tausend Menschen wimmelt, hin und her und ist stürmisch Wetter. Da geht die Brücke wie eine Schaukel und er sauft doch kein Mensch, außer wer ins Wasser fällt aus Versehen.« »Das glaube ich wohl, Durchen, es ist nur wunderlich. So eine Brücke, die auf dem Flusse schwimmt wie eine ausgehobene Tür auf dem Teiche. Aber was sagten Sie von Hungerkummer? Was stellt das vor?« »Hungerkummer heißt unser Volksfest. Schade, dass wir nicht ein bisschen früher zurückkamen, da hätten Sie es noch erlebt. Das ist zur Erinnerung an eine große Hungersnot vor vielen, vielen Jahren, wie wir noch sind schwedisch gewesen. Aber das sollen Sie doch alles wissen, Simeon. Sagten Sie nicht in Teplitz zu Herrn Oberältesten, Sie wären aus Petzburg?« »Bin ich auch, Durchen. Und war noch nicht in Riga? Außer jetzt, wo wir ins Tor hineinfahren. Donnerwetter, ist das ein schwarzes Loch. Wie sind Sie denn aber nach Teplitz geraten, wenn Sie nicht durch Riga gereist sind?« »Sehr einfach, Beste. Von Petersburg nach Kopenhagen zur See, von Kopenhagen nach Lübeck, dito mit Schrauben, von Lübeck nach Hamburg zur Achse und von Hamburg nach Magdeburg auf der Elbe. Das Übrige können Sie sich denken. Ist das unser Haus?« »Freilich, da steht schon der Isaac.« Die Kutsche hielt auf einen Ruf Singwalds vor der richtigen Tür, und der alte Isaac, seinen vollen Bart streichelnd, näherte sich freudig der geliebten, fast seit 4 Monaten entbehrten Herrschaft. In seinem selbst erfundenen Gemisch von Russisch, Lettisch und Deutsch, welches außer ihm nur der liebe Gott verstand und welches die zum Singwaldschen Hause gehörigen aus langer Übung errieten, verkündigte er zuvörderst, dass, Gott sei Dank, die Pferde wohlauf seien. Dann erst begrüßte er Herrn und Frau, ehrfurchtsvoll, und nachdem diese Pflicht mit aller Unterwürfigkeit erfüllt war, wendete er sich mit vertraulichem Nicken zum Gefolge. Aber wie zitterten seine hellen blaugrauen Augen unter ihren buschigen weißen Brauen, als er einen jungen, ihm wildfremden Diener vortreten und beim Aussteigen Hilfe leisten sah. Fragend warf er einen erstaunten Blick nach der Kammerjungfer, und diese, ihre Pyramide von Schachteln und leichten Hutfutteralen vorsichtig türmend, sagte nur: »Er ist auf der Reise gestorben.« Isaac schlug ein Kreuz, wischte sich die Augen, murmelte mit dem kindlichen Ausdruck, der den alten Russen so weich erscheinen lässt: »Armes Bruder, wo kommst du geblieben?« Richtete flüchtig die forschenden Augen auf Simeon, dessen elegante Jugendlichkeit ihm entschieden missfiel, und ging dann, ohne sich weiter mit diesem einzulassen, an die Arbeit, um die Remise zu öffnen und den Reisewagen, wenn er gesäubert wäre, ins alte Standquartier zu bringen. Die Köchin, welche mittlerweile auch herbeigestürzt war, eine derbe, langhaarige, wohlgenährte Lettin, sah den Nachfolger ihres in Böhmen begrabenen Kameraden ungleich freundlicher an als der Kutscher Isaac. Die Röte ihrer glänzenden Wangen und das Lächeln der breiten Lippen, welches ein kerniges weißes Gebiss enthüllte, deutete Herrn Simeon mit unwiderleglicher Gewissheit an, dass es nur bei ihm stehe, gastronomische Genüsse aus allen Töpfen, Tiegeln und Kasserollen der Singwaldschen Küche zu schmecken. Er benützte denn auch gleich den ersten ungestörten Moment, wo sie ihm sein Stübchen anwies, die Lächelnde in den dicken Arm zu zwicken und ihr zu sagen: »Verdammt, ich Köchin, Sie haben schöne, solide Zähne, förmliche Palisaden wie an einer Festung.« »Wie Zikadell bei Dünner Kant«, erwiderte die Geschmeichelte und entzog dem ausgewitzten Petersburger ihren Arm nicht. Die Kammerjungfer dagegen, welcher diese rasch vorschreitende Vertraulichkeit nicht entging, bereute also gleich, dem windbeutelichen Laffen auf der Brücke einige gefällige Worte gegönnt zu haben, und zog sich wieder in ihre reife und verdrießliche Mamsellenhaftigkeit zurück, worin sie während der ganzen Reise verhüllt geblieben war. Von heute, als am ersten Tage ihrer Ankunft in Riga, erklärte sie sich zu Simeons entschiedener Gegnerin und trat dadurch vollständig auf die Seite ihrer Madame. Simeon, der Gunst des Herrn gewiss, legte wenig Wert auf jene Ungunst und bedauerte nur, dass nicht wenigstens ein Sohn von etwa 18 Jahren vorhanden sei, der einen Vertrauten gebrauche. Dann, rechnete er, würde der Platz das Doppelte wert sein. Herr Singwald rechnete derweilen in seinem Comptoir, übersah, was er aus brieflichen Mitteilungen nicht deutlich entnommen, ließ sich über den Zustand der Geschäfte mündliche Berichte nachtragen, prüfte die Bücher und erklärte sich völlig zufrieden mit allem, was während seiner Abwesenheit geschehen. In dieser günstigen Stimmung, noch erhöht durch das anmutige Gefühl, wieder behaglich in der gewohnten Heimat zu weilen, ein Gefühl, wofür das reifere Alter gar so empfänglich macht, begab er sich gegen Abend auf seinen seit langen Jahren immer gleichen Weg nach der Muse. Wer hätte sich länger als einen Tag in Riga aufgehalten, hätte nur die geringste Ansprache an irgendeinen gebildeten Menschen gehabt und wäre nicht aufgefordert worden, die großartigste einer reichen Handelsstadt würdige und ihr zur Zierde gereichende Muse zu besuchen. Sie ist allerdings auch nichts anderes als eine Ressource, ein Club oder wie man sonst gesellige Vereine dieser Gattung benennen will. Aber sie ist so splendid dotiert und ausgestattet, so fest begründet, wird so nobel geführt, dass sie gewiss auch auf den weitgereisten, viel erfahrenen Wirkung machen und ihm Achtung einflößen muss. Zwei Absonderlichkeiten, die sie vor allen ähnlichen Instituten auszeichnen, haben auf den Verfasser dieser Zeilen doch den größten Eindruck gemacht, weil ihm dergleichen sonst nirgends begegnete. Erstens, dass die Muse in ihren weiträumigen Lokalitäten nebenbei auch ein Theatergebäude besitzt und dieses dem öffentlichen Gebrauch des Publikums gratis zur Disposition stellt. Zweitens, was ganz unerhört bleibt, während der erstere Punkt eben nur Riga, ich will sagen human, großmütig, gentil genannt werden darf, dass sie zur Zeit, in welcher diese Novelle spielt, einen Portier, den ihrige nannte, welcher in den Vorzimmern zu den Gesellschaftssälen die Aufsicht führend, jedem Eintretenden Hut, Stock, Überschuhe, im Winter Pelz oder Mantel abnahm, ohne eine Nummer daran zu befestigen, ohne irgendein anderes Kennzeichen nötig zu erachten, und diese ihm anvertrauten Gegenstände ihrem Besitzer regelmäßig wieder zustellte, auch wenn bei großen Versammlungen 600 bis 800 Personen und mehr sich durcheinander drängten. Erwägt man, dass die in Riga gebräuchlichen und von jedem anständigen Menschen getragenen großen Waschbärpelze einer wie der andere aussehen, dass die meisterhaft gearbeiteten Überschuhe sämtlich nach einem Zuschnitt gemacht sind und dass binnen 10 Jahren nicht eine Verwechslung vorgefallen ist, auch an Fremden nicht, so übersteigt solche Abnormität doch wahrlich alles, was im Gebiete des Personen- und Sachengedächtnisses überhaupt geleistet werden kann. Doch das ist eine leere Abschweifung. Ebenso wie die nur kürzlich zu erwähnende Klage, dass es bis jetzt noch keiner kritischen Forschung festzustellen gelang, ob man Muse schreiben müsse. Ein Streit, der umso schwieriger zu schlichten, weil für beide Lesarten gewichtige Gründe vorhanden. Gesprochen wird einmal Muse. In diese seine Muse also begab sich unser Herr Singwald, nachdem er vorher schon die betreffenden Freunde avertieren lassen, dass er glücklich eingerückt sei und ihre angenehmen, längst entbehrten und ersehnten Whistpartie kein Hindernis mehr drohe. Doch dieses Avertissement war zu voreilig gegeben, wie manches andere. Sie setzten sich zwar des eifrigsten Willens voll als redliche Spieler an den schon bereiteten Tisch, Aber schon während des ersten Rabas hatte sich die Kunde von Herrn Singwalds Ankunft durch alle Räume verbreitet. Und da entstand eine förmliche Völkerwanderung zu ihm. Und ein Händedrücken, ein Willkommen heißen, ein Fragen, ein Erzählen störten die notwendige geistige Sammlung, ohne welche echte Kartenspieler nicht bestehen können. Sie hätten es für Entweihung gehalten, in diesem Durcheinander die Partie fortzuführen. Und entschlossen sich lieber, den ersten Abend von Singwalds Heimkehr traulichem Geschwätze zu widmen. Da kam dann vielerlei Neues zum Vorschein, was sich in diesem Sommer zugetragen. Wichtige Veränderungen an der Börse, Verschönerungen in Wöhrmanns Park, definitiver Entschluss von Seite der bisherigen Schauspieldirektrice, Frau von Czerniewska, die Führung niederzulegen, verschiedene Pläne, ein neues theatralisches Unternehmen durch Aktien zu gründen, heitere Zusammenkünfte auf diesem oder jenem Landsitz im Grünen, festliche Begehung des Jakobstages in Bienenhof, wobei fröhlichem Maler der Herr Oberälteste gar sehr vermisst worden, diese und noch vielfältige andere Dinge wurden besprochen. Für die wichtigste von allen Neuigkeiten galt die, freilich nur noch im Vertrauen und leise geflüsterte Vermutung, dass der bisherige Polizeimeister von Riga, trotz aller mündlichen auf der Durchreise in Ellei gegebenen Gegenversicherungen des allmächtigen Grafen B., höchstwahrscheinlich seinen Platz werde räumen müssen. Und warum das jetzt auf einmal, fragte Singwald. Wenn der gute Obrist damals gefallen wäre, als sein Gönner, der Marquis Paolucci, beim Thronwechsel in Ungnade entlassen wurde, da hätte es mich nicht Wunder genommen. Aber jetzt, wo er sich mit seinem späteren Vorgesetzten, unserem gegenwärtigen rechtschaffenden Generalgouverneur, so gut eingerichtet, was stürzt ihn denn jetzt? Die Herren rückten noch näher zusammen und flüsterten nur, es kommt vom Archimandriten her. Der Obrist soll sich bei Verfolgung und Einkerkerung der Raskolniks nicht energisch genug benommen und namentlich einige Greise auf Bürgschaft aus den Fesseln entlassen haben, ehe noch die Untersuchung geschlossen war. Darüber hat ihn der hiesige Archimandrit in Petersburg verklagt. Ja, freilich, dann ist er schon so gut wie verloren. Da kann ihn auch Graf B. nicht retten, wenn die Altgläubigen mit ihm Spiele sind. Wer heißt ihn aber auch so ein mitleidiges Herz haben? Das passt nicht für seinen Posten. Nun bin ich nur neugierig, wen wir an seine Stelle bekommen. Gewiss einen rechten Stockrussen. Ach, schade, schade um unseren guten Obrist. Ja, der Herr Archimandrit, der steht sehr gut mit Petersburg. Da ist alles leicht erklärlich. Und sie gingen mehr oder weniger verstimmt auseinander. Eine Woche war beinahe herum, der liebe Sonntag vor der Tür, und Simeon stand bei seiner wohlbeleibten Freundin in der Küche, um, ich weiß nicht zum wievielten Male, sich schildern zu lassen, was es im gastfreien Riga mit den sogenannten offenen Tafeln eigentlich für eine Bewandtnis habe. »Also eingeladen wird niemand, Lieschen?« fragte er. »Niemand, guter Simeon. Außer einmal, zum ersten Mal. Da sagt Herr Oberältester oder Frau Oberältester, Sonntag um 3 Uhr immer willkommen. Und danach bleib aus oder stelle dich ein, jeder wie er will. Da weiß ja aber unser einer nicht, für wie viele gedeckt werden soll. Wei, guter Simon, wissen wir in der Küche, auf wie viel soll gekocht werden? Heute 3, über 8 Tage 30. Reichen muss es immer und reichlich. Dafür sorgt schon die Frau. Und der Speisetisch ist zum Einschieben und zum Ausziehen, wie man es braucht. Tischzeug, Silber liegen im Schrank, Gläser stehen im Buffet, Flaschen sind im Keller und Weißbrot hat der Bäcker nebenan. Sie müssen nur morgen nicht den Kopf verlieren, denn morgen wird alles kommen, was in der Stadt zugegen ist, von Bekannten und Hausfreunden. Zum Glück wohnen viele Herren noch im Grünen. »Ah, guten Morgen, Ivan«, rief sie plötzlich in russische Sprache übergehend, einem jungen, schlanken Burschen zu, der barfuß in dünner sommerlicher Nationaltracht, mehrere Körbe mit Obst und Gemüse auf dem Kopf tragend, schüchtern in die Küche guckte. »Bist du noch hier? Ich hab dich ja gar lange nicht gesehen. Und deinen Vater auch nicht.« »Meinen Vater«, schluckte Ivan. Und heiße Tränen rollten über seine bleichen, verkümmerten Wangen. »Ja, aber was ist denn? Ist dein Vater krank oder tot?« »Mein Vater ist weggeschleppt worden. In Ketten.« »Wer weiß, wohin?« »In Ketten? Ja, was hat er denn verbrochen, der arme Mann?« »Er ist kein Rechtgläubiger, sagen Sie. Haben ihn verhört und mich auch. Ich bin auch meine Mütterchen, die gehört zur Heiligen Kirche. Der Vater ist ein Raskolnik, haben sie gesagt. Da haben sie ihn geschlagen und auf einen Wagen geworfen mit vielen anderen. Mich haben sie lassen laufen. Ich will noch vollends verhandeln, unseren kleinen Vorrat, und dann will ich zur Mutter nach Narva. Es ist wohl zum Erbarmen, was Sie treiben mit Ihrer Rechtgläubigkeit, sprach Lieschen und nahm, soweit ihre Wirtschaftsgelder noch reichten, dem Jungen den größten Teil seines grünen Krams ab, ohne weiter mit ihm zu handeln. Meiner Madame wird's schon gutheißen, meinte sie, streichelte ihm die bleichen Backen und hieß ihn wieder vorsprechen, solange er noch hier weile. »Wie kommt der Bengel aus Narva hierher?« fragte Simeon, der als geborener Petersburger alles verstanden, was die beiden russisch abgehandelt. »Sein Vater ist ein Leibeigener, dem seine Herrschaft erlaubt, zum Sommer in eine Gegend zu ziehen, wo mehr wächst und besser als bei ihnen zu Hause. Da treffen jedes Jahr eine ganze Menge hier ein und pachten ein Stück Feld, wo sie Grünzeug pflanzen und bauen. Zum Winter kehren sie zurück und bringen ein bisschen Geld mit. Davon bekommt der Herr seinen Anteil für den Urlaub. Iwans Vater kenne ich schon, solange ich bei Herrn Oberältesten diene. Und den Jungen habe ich so aufwachsen sehen, habe mich von Jahr zu Jahr gefreut, wenn er wieder einen halben Kopf größer geworden war. Nun haben sie ihm den Vater genommen. Wen sieht er nicht wieder? Der kommt um, wo ihn keine Sonne bescheimt. Wahr, sind das noch schöne junge Erbsen, wie im Juli. Warum ist der alte Kerl ein solcher Esel, äußerte Simeon, dass er einen besonderen Glauben haben will. Kann er nicht glauben, was ihm befohlen wird? Aber Simon, sagte Lieschen, wer kann denn für seinen Glauben? Der muss ja in mir sein. Den kann ich mir doch nicht befehlen lassen. Wenn uns befohlen würde, wir sollen nicht mehr evangelisch sein, geht denn das so, dass man sich umändert in seinem Herzen? Bei mir sehr leicht, Lieschen, wenn ich einen Profit davon habe. Pfui, Simon, was sind Sie für ein schlechter Mensch, schrie die dicke Köchin entrüstet. Und vielleicht wäre ihre junge Freundschaft schon an diesem Gespräche zugrunde gegangen, hätte sich nicht glücklicherweise Madame Singwald hören lassen, die nach Simeon rief, diesem eine Summe Geldes und den Auftrag gebend, er möge zu Muschkin gehen und ein Pfund von dem Karawanentee holen zu 10 Rubel.